Deutschlandfunk. Corso. Letztes Jahr erschien im Michael Müller Verlag ein nicht ganz üblicher Reiseführer mit dem Titel Berlin – satirisches Reisegepäck. Geschrieben von einem Kabarettisten, Tilman Böhr, der dem Besucher darin sehr lustig Berliner Stadtteilpatriotismus oder den Mythos der 90er oder das Fastfood-Angebot erklärt. Scheint gut zu laufen, denn ab dieser Woche gibt es nun satirisches Handgepäck auch zu Hamburg, Köln und Nürnberg. Den Kölnband hat ebenfalls ein ortsansässiger Kabarettist verfasst, nämlich Robert Gries, der mir gegenüber sitzt. Ja, hallo, Herr Gries. Hi. Sie schreiben unter anderem, dass die Kölner außer Karneval nichts auf die Reihe kriegen, dass Köln die Welthauptstadt des Klüngels sei und noch so einiges Suffisante über den FC und den Dom und diese blinde Liebe der Kölner zu ihrer Stadt. Über welche ihrer Beobachtungen wird sich der Kölner am meisten ärgern? Oh, das kann ich nur dem Kölner überlassen. Ne? Vielleicht auch darüber, dass der Kölner als einziger einen Bundesliga-Fußballclub hat, die Schuld für Niederlagen nicht der eigenen Mannschaft geben, sondern einem Ziegenbock, einem Geißbock. Ja, oder eben über die Analyse der kölschen DNA, dass also Köln ja von Römern gegründet wurde, als die Germanen hier noch auf den Bäumen rumgeklettert sind. Das heißt, daraus entstand ja diese unselige Paarung aus italienischer Sorglosigkeit und rheinischer Inkompetenz. Für manche harte Bemerkung haben Sie auch eine Zweitmeinung eingeholt. Da kommentiert im Buch der Herr Stapper, das ist eine Bühnenfigur von Ihnen, so ein Hartz-IVer ohne Blatt vor dem Mund. Für welche Themen war der besonders geeignet? Ja, ich meine, als echter Kölscher Asiadel, Gentrifizierung und dass ich ja hier in der 8. Generation schon lebe und wir Ureinwohner werden immer weiter abgedrängt. Ne? Wie Indianer in Amerika in immer weiter an der Peripherie liegende Reservate für die Ureinwohner. Ne? Weil innen drin, da wohnen dann nur noch so diese Power-Pilates-Prinzessinnen mit ihren Zahnarztgatten und zahlen Mieten, die unser einer sich ja kaum nicht mal theoretisch vorstellen kann. Ne? Für wen ist das Buch denn? Ist es für die Kölner oder für alle anderen? Ich würde mich schon sehr freuen, wenn auch viele Kölner das lesen, weil Köln ist so die selbstverliebteste Stadt im Universum. Der Kölner braucht die Welt nicht, aber denkt, die Welt bräuchte Köln. Und insofern ist es aber auch natürlich für jeden, der nach Köln kommt, ob zum Feiern, zum Studieren oder zum hier Leben oder auch mal nur als Tourist, ist es halt, es ist weniger ein Reiseführer, es ist mehr so eine Einführung in die kölsche Mentalität, in die Seele, in das Denken des Kölners. Es gibt ja auch keine andere Stadt auf der Welt, die so oft in Liedern besungen wird von sich selber und immer in dieser gleichen bierseligen Selbstzufriedenheit. Ne? Das muss ergründet werden, das hat ja seine Gründe. Und die liegt nicht in der Schönheit der städtebaulichen Planung. Wie hat der Verlag Sie denn gebrieft? Worauf kam es an? Nee, der Verlag, das war interessant. Die haben halt tatsächlich für jede Stadt einen Kabarettisten gesucht, der das macht und haben eigentlich gesagt, mach wie du das denkst. Also das ist auch interessant jetzt an dieser Reihe. Das, wie soll ich sagen, jeder hat einen anderen Zugang dazu. Also mir liegt tatsächlich, ich wohne hier seit 30 Jahren, aber ich bin trotzdem kein Rheinländer in der 5. Generation. Deswegen habe ich immer noch eher so einen ethnologischen Blick auch trotzdem von außen, obwohl ich super gerne hier lebe. Denn das ist wieder die Gefahr bei Köln. Es ist das Crystal Meth unter den Städten. Wenn man einmal dran ist, dann ist der Suchtfaktor sehr hoch und man will gar nicht mehr weg. Das ist viel zitiert worden, aber Sie meinen nicht, dass einem die Zähne davon ausfallen oder dass es ähnlich schlimme Nebenwirkungen hat. Auch das gibt es in Köln. Ne? Als dieser Auftrag klar war, hat sich Ihr Blick verändert, wenn Sie durch Ihr Köln gelaufen sind? Ja, in der Tat. Man nimmt natürlich Sachen, die man vorher als selbstverständlich wahrgenommen hat, plötzlich nochmal ganz anders wahr, weil man sich fragt, warum ist das so? Warum ist das hier so? Warum ist das in anderen Städten vielleicht nicht so? Was macht diese Stadt eben aus? Ja. Auf der einen Seite ist es ja so, hier wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, weil ja so viel kaputt war, ich sag mal, sehr hässlich wieder aufgebaut. Auf der anderen Seite ist Köln eine der ältesten Städte in Deutschland und wir haben sogar in der Dom-Tiefgarage noch Baudenkmäler stehen, ja, aus der Römerzeit. Sie haben schon gesagt, letztlich ist es kein normaler oder kein richtiger Reiseführer, weil einfach so die Basic-Infos da nicht drinstehen. Was steht denn in herkömmlichen Führern nicht drin, was dieser satirische Reiseführer bietet? Naja, die herkömmlichen Reiseführer sind letztendlich ja Service- und Werbehefte für den Leser. Da steht drin, wo man am billigsten essen und am schönsten übernachten kann und welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt gesehen haben muss. Bei mir ist es, wie gesagt, es geht so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, in die Tiefe. Es ist ja tatsächlich der Blick von außen, auch auf die einzelnen Stadtviertel. Zweifel, Fädel, wie wir Kölner sagen. Ne? Weil dieses Kölner Selbstverliebte überträgt sich ja oder potenziert sich ja im Fädel. Ne? Weil die meisten Kölner gehen ja gar nicht aus dem Fädel raus, außer zu Kulturveranstaltungen, weil sie haben ja da alles. Ne? Das heißt, der Nippisser war vielleicht eher mal in Berlin übers Wochenende, als dass der mal in Köln-Sülz war. Ne? Und ich nehme den Leser an der Hand und stelle halt auch die einzelnen Fädel vor. Die Südstadt, wo dann die ganzen Künstler und Alternativen, früher Hausbesetzer, heute Hausbesitzer wohnen. Oder in Sülz, wo die glücklichsten Beverly-Sülz, wie die Sülzer sagen, wo also die glücklichsten Menschen der Welt leben, wenn man den Einwohnern glaubt. Ja, oder Ehrenfeld, wo das große Multikulti-Miteinander stattfindet. Und zwar, es geht, ja. Und ja, das sind so Sachen, wie gesagt, mehr so die rheinische Ideologie und Mentalität vorstellen, als jetzt zu sagen, ah, die Kneipe ist jetzt die In-Kneipe bei Studenten, da muss man unbedingt gewesen sein. Das sollte man dann lieber selber entdecken, wenn man dann da ist. Nun will, was die Missstände betrifft, Satire ja schon die Welt ein bisschen besser machen. Beim Kölner ist es leider so, schreiben Sie, dass er immer feiert oder redet oder beides deswegen nie in sich geht und sich deswegen an den Kölner Missständen nie etwas ändern wird. Wie ernst ist diese Sorge? Ja, das ist einfach so. Wenn man das über die Jahrhunderte sieht, dann ist nach Köln Verbesserung und Fortschritt immer von außen gekommen. Und deshalb ist der Kölner auch so gastfreundlich, weil er das weiß. Robert Gries über sein Köln-Buch, die Reihe Satirisches Handgepäck, hat dreifachen Zuwachs bekommen. Köln, Nürnberg, Hamburg, immer 140 bis 170 Seiten, 12,90 Euro. Und am Sonntag um 11 wird hier in Köln das Kölner Buch vorgestellt, ne, Herr Gries? Ja, im Studio Du Mont, 11 Uhr. Und ja, ich freue mich über jeden Kölner, der dabei ist. Danke fürs Gespräch. Ja, danke auch.